Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Willkommen zur 130. und letzten Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit. Kann ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, weil uns der Text letztes Mal bereits ausgegangen ist. Um einen weiteren Kreis zu schließen, sitzt mir gegenüber Kurt Rauball. Willkommen, Kurt. Ja, servus, Herbert. Ja, ich habe mich sehr gefreut über deine Einladung. Ich habe mich natürlich zurückerinnert und auch ein bisschen recherchiert. Es ist schon wieder einige Jahre her. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie wir im Schikaneder-Kino uns damals getroffen haben, nach einem Theaterabend und bei einem Bier zum Friedell gekommen sind. Und jetzt so in der Rückschau, aus diesem Gespräch hat sich deine, ich muss sagen, unglaubliche... Ja, also ich bewundere diesen langen Atem, den du da gehabt hast. Und die Idee damals, glaube ich, war eine andere, aber aus dem hat sich etwas entwickelt, wo ich nur sagen muss, also Gratulation. Ich habe mir auch die Liste ein bisschen so angeschaut. Also es ist so aus Wiener Sicht die Crème de la Crème teilweise, die da mitgemacht hat. Ein tolles Projekt und ich habe jetzt... Wir haben jetzt zuerst gesprochen, in Korsika noch ein bisschen so im Internet reingeschaut und wenn man gedacht hat, na irgendwie der Friedell, das ist jetzt auch schon 6-7 Jahre her, dass wir da im Schikaneder uns getroffen haben, weit weg und dann habe ich so ein paar Texte mir wieder angeschaut und eigentlich war ich wieder voll drinnen, ne? Also immer einen angeschaut, da spricht das so, es ist, glaube ich, ziemlich am Anfang über den Dilettantismus und er hat sich als Dilettant verstanden, ja, weil er eben diese positive Sichtweise hat, dass er sagt, eben der Experte sieht seine, wie soll ich sagen, seine Briefmarke, auf der er sich sehr gut auskennt, aber so die Anstöße, die liefert der Dilettant und er hat ja wahrscheinlich hätte die Kulturgeschichte der Neuzeit als Experte geschrieben, wäre das etwas ganz anderes geworden. Ne? Also er hat ja jetzt keinen wissenschaftlichen Anspruch da gehabt und das macht ja gerade dieses Buch so unterhaltsam. Und mich spricht natürlich auch an, weil ich mich selber auch als Dilettant sehe, in vielen Bereichen, wo ich halt mich herumtreibe. Und das macht mir halt diesen Friedell auch so sympathisch. Dann habe ich noch so eine witzige Passage gefunden, das spricht er über, er hat ja ein oder zwei Hündchen gehabt, also einen Hund über diesen expressionistischen Hund, der da aus vielen falschen Dreiecken besteht. Ne? Und das hat mich, also ich meine, diese Breite dieses Wissens, aber auch, ja, es ist auch der Humor, den er hat und dass er sich, glaube ich, auch selbst nie allzu ernst genommen hat. Das macht vielleicht auch zum Teil ihm auch sympathisch. Und also eine andere Stelle, die mir jetzt auch noch in Erinnerung kommt, ist, da geht es ums Plagiat, wo er doch so fein schreibt, ja, also ohne dieses Plagiat und ohne das Abschreiben von jemand anderem wäre in der Kunst gar nicht sehr viel weitergegangen. Und dem kann ich nur beipflichten. Ne? Also, das heißt, es gibt ja hinter uns immer eine lange Geschichte von Ideen, von Irrtümern und letztlich macht es dann auch unser Wirken immer aus und beeinflusst uns. Und ja, also ich schätze es auch sehr, wenn ich bei Recherchen gute Ideen aufgreifen kann und die mit ein bisschen Anführungszeichen ein bisschen verändert, dann bin ich schon happy. Ne? Das ist ja eine Debatte, die eigentlich so ungefähr zur Halbzeit der Sendereihe bei uns wirklich voll losgebrochen ist in Form dieser Urheberrechtsdebatte. Da spielt das natürlich ganz, ganz stark hinein. Das ist, finde ich, sehr interessant, dass Friedell als bürgerlicher Denker hier einen Standpunkt vertritt, der absolut der gleiche ist, den der linke Bert Brecht auch vertreten hat. Der hat es ein bisschen, legerer ausgedrückt. Der spricht da von seinem laxen Umgang mit dem Urheberrecht. Mhm. Das ist ein Euphemismus. Er hat ganz schön abgeschrieben, wie ein Rabe. Hatte sogar schon mal die Idee, eine Brecht-Lesung zu machen, die ausschließlich aus Texten von Brecht, mhm, die aber nicht von Brecht sind, besteht. Es wäre aber ziemlicher Aufwand, das wirklich nachzuweisen. Also das müsste man ordentlich recherchieren, ja, und sich dann von den Erben klagen lassen. Vielleicht mache ich das nochmal, jetzt habe ich ja viel Zeit. Ich erinnere mich auch sehr gut an diesen Abend vor ziemlich genau 6,5 Jahren im Schikaneder. Mhm. Es stand nicht nur Bier am Tresen, Bier im Schikaneder steht dort immer noch, aber die Aschenbecher nicht mehr. Damals gab es sie noch. Wobei das Schikaneder, muss ich ja sagen, eins dieser sympathischen Lokale ist, wo der Wirt einfach auf dem Standpunkt steht, wenn die Gäste so ungezogen sind, dass sie rauchen, dann kann man sich schwer davon abhalten. Aschenbecher darf man ihnen halt nicht mehr hinstellen. Es hat sich einiges geändert in dieser Zeit. Ja, ja, das ist schon klar. Also, ich meine, es ist 6,5 Jahre, ist schon eine lange Zeit, und im Nachhinein muss ich sagen, ich wollte ursprünglich bei diesem Projekt in irgendeiner Form, damals, ich glaube, mit der Michaela Stankowski noch, haben wir das gemeinsam angedacht. Aber ich habe dann gemeinsam mit der Michaela, nachdem du es ja bald auch ein Paper entwickelt hast, gesehen, das ist eine Geschichte, ja, die eigentlich in dem Format, in dem du es jetzt auch durchgeführt hast, sehr viel passender ist. Ich glaube, einmal haben wir das ja ansatzweise gemacht damals. Ich glaube, das war im Rahmen vom ersten Wiener Lesetheater, dass du damals mitgewirkt. Da haben wir so mit einer Performance-Geschichte gemacht. Und also mehr war eigentlich von mir auch dann nie angedacht, ja. Aber sozusagen, ich muss sagen, also Respekt, dass du, ich sehe immer auch an deinen anderen Aktivitäten, dass du unglaublich fleißig bist, dass du das wirklich über 6 Jahre durchgezogen hast. Das ist eine Leistung. Es hat sich durchgezogen. Ja, aber gut, da brauchst du immer, meistens ist es immer nur eine oder zwei Personen, die das dann tragen. Du hast das auch, glaube ich, gut getragen. Und ich habe mir jetzt da bei der Anreise mal kurz überlegt, wenn man denkt immer so, der Egon Friedell, wie wäre das heute? Ne? Also wenn man denkt immer so, dieses Universalwissen, damals hat es kein Internet, kein Google, kein Wikipedia gegeben, ne? Auch nicht diese unglaublichen Möglichkeiten, die man heute hat, an Quellen heranzukommen. Und das hat mich beim Lesen immer fasziniert, wie er uns, ob das jetzt Persönlichkeiten sind oder Zeitschnitte, wie uns das nahe bringt, erfrischend nahe bringt. Ne? Und es ist natürlich immer schwer, jetzt zu sagen, wie schaut es heute aus? Vielleicht gibt es einen Menschen noch mit dieser Fähigkeit, vielleicht wird er erst in 50 Jahren entdeckt, keine Ahnung, aber ich bezweifle es eigentlich, ne? Ich glaube es natürlich auch, weil egal, wo man heute hinschaut, ob es jetzt die Kunst ist, Wissenschaft, ob es andere Gesellschaftsbereiche sind, ich habe das Gefühl, es ist derart unübersichtlich geworden, dass natürlich ein Einzelner sich quasi doch immer wieder begrenzen muss, ne? Naja, es ist das Expertentum sozusagen noch viel, viel weiter erblüht als zu Friedels Zeiten, in dem Sinn, als einfach das Wissen über Spezialgebiete immer mehr wurde. Dadurch wurden die Spezialgebiete gewissermaßen immer kleiner. Mhm. Also ein Historiker in aller Regel, Fachmensch, Experte, ist er sie oft nur für einen Zeitraum von einigen Jahren. Das hat allerdings zur Folge, oder eigentlich war das eh schon immer so, es wird nur besser sichtbar, dass genau das, was Friedel ja eigentlich gefällt, dass man dilettiert. Mhm. Das ist noch viel größer geworden. Wir sind gezwungen dazu, weil auch Experten, wenn sie sich äußern wollen, außer auf ihrer, wie du es ausgedrückt hast, kleinen Briefmarke, mhm, sind sie sofort mit einem Fuß natürlich im Dilettantismus. Man muss es nur wissen. Also wir müssten, mhm, ja sofort verstummen, wenn wir nur über Dinge reden wollten, von denen wir wirklich ein Expertenwissen hätten. Da wäre es ziemlich still in der Straßenbahn. Ja. Und auch in den verschiedenen Studios, nicht zuletzt in meinem eigenen. Friedel würde seine Welt gewissermaßen auf den Kopf gestellt wiedersehen, in einer Hinsicht, und das ist das Primat der Wirtschaft. Mhm. Er beschreibt am Anfang des Buches die Wirtschaft als sozusagen die niedrigste Stufe von Kulturtechnik. Es ist zwar die Basis gewissermaßen für alles Weitere, aber steht am niedrigsten. Naja, inzwischen ist es, war zu seiner Zeit auch schon so, aber es ist noch um einiges stärker geworden, ist die Wirtschaft an sich zum Hauptmotor geworden. Das war damals sicher noch anders. Noch meine Mutter zum Beispiel hat als Naturwissenschaftlerin, als Chemikerin, war sie Dr. Phil. Und musste auch philosophische Vorlesungen belegen. Ja. Und das ist herausgefallen. Also das stimmt. Betrifft sogar meine Generation noch. Also ich bin auch Dr. Phil, Zoologe. Ne? Also obwohl mir das unglaublich Spaß gemacht hat. Am Schluss, also während dem Studium hat man mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt. Am Schluss habe ich dann diverse Philosophen getroffen, hat natürlich dieses Studium dann letztlich auch abgerundet. Und weil du das angesprochen hast, dieser Primat der Wirtschaft, klar, also wir ist jetzt, aber man kann schon sagen, wir leiden darunter, so sehe ich es größtenteils, aber es ist natürlich auch immer nur eine Augenblicksaufnahme. Ich denke mir, so wie die Wirtschaft ja auch in Kurven funktioniert, ich glaube, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hat die Wirtschaft so quasi als Basis, wie du sagst, als Skelett sozusagen dieser Gesellschaft gesehen. Ganz oben, glaube ich, war es die Musik, was Immaterielles natürlich. Und die Frage ist natürlich, wohin führt uns dieses Primat der Wirtschaft? Ich hoffe, und das hat es immer in der Geschichte gegeben, dass sich wieder Gegenbewegungen auch zu dem aktuellen Wirtschaftssystem entwickeln oder, wenn man es so sagt, auch so anarchische Geister. Für mich war der Friedel schon auch in seiner Form auch ein Anarchist. Vielleicht finden sich solche Bewegungen wieder. Also ich hoffe es eigentlich, weil ich denke mir, sonst, ich meine, wir haben als Menschheit sowieso eine Ähnlichkeit. Ne? Kann natürlich auch sein, dass das jetzt wirklich einfach die letzte Phase ist. Ne? Ich habe vor ein paar Monaten ein interessantes Buch gelesen, das hat heißt einfach Geld. Ne? Und da hat es immer diese Theorie gegeben, naja, vor dem Geld hat es diesen Tauschhandel gegeben. Ne? Und ich glaube, es ist ein Engländer, der das geschrieben hat, der hat das eigentlich von seiner Theorie her widerlegt. Also Geld hat so nach seiner Hypothese her immer gehabt die Wechselwirkung mit Krieg. Also irgendwie muss man sich fragen, wieso gibt es überhaupt Geld? Ne? Und Geld, sagt er, hat sich ein Herrscher, der hat ja, um einen Krieg zu führen, natürlich eben finanzielle Mittel gebraucht. Die hat er sich geholt von seinen Untergebenen. Ne? Und das ist vielleicht die Hoffnung, weil vielleicht gehen wir jetzt in eine Epoche rein, wo das Geld verschwindet. Das sind so diese neuen Ansätze, dass alles nur auf Karten geht. Also das wird dann vielleicht virtuell. Ne? Na, da stehen eben, wie gesagt, virtuelle Geld. Virtuelle Geld, ne? Die These kenne ich aus vielen Quellen. Inzwischen dürfte sich das, glaube ich, auch schon mehr oder weniger durchgesetzt haben. Das glaube ich auch ganz sicher, dass für die Bevölkerung, für die Bauern, für die Bürger eigentlich der Geldtauschwert, dieser Einheitswert gar nicht so notwendig war, wie für den Fürsten eben, um Steuern einheben zu können. Ja. Ja, ja. Das halte ich auch für viel, viel plausibler als Grund für die Abkehr von der reinen Tauschwirtschaft. Das genau. Ja, und das Faszinierende war für mich schon, weil, also ich kenne das nur von der Völkerkunde, dass das schon, also irgendwie, was war denn in diesen vorindustriellen Gesellschaften, also ich brauche ein Brot und du brauchst dann Schuhe, so tauschen wir, ne? Aber das führt uns jetzt ein bisschen weg vom Friedel. Das macht nichts, genau. Das ist eins der Prinzipien dieser Sendereihe gewesen. Mhm. Es war ja immer eigentlich dieser standardisierte Einstiegssatz, die Frage, ob der diejenige persönlich ein Verhältnis, einen Bezug zu Friedel hat. Mhm. Daraufhin hat, ich weiß es gar nicht, das wäre ein Punkt, was interessant wäre auszuwerten, wie viele darauf mit Nein und wie viele darauf mit Ja geantwortet haben. Ich würde über den Daumen schätzen, ungefähr die Hälfte. Aber was dann geschah, war jedes Mal völlig anders. Formal anders, inhaltlich anders. Ja. Also ich habe das sehr frei gesehen. Und weil du angesprochen hast, ich muss ja dein Lob überhaupt, ich muss es an dich und an viele andere mit dir, um genau zu sein, 133 andere, davon 75 männlich und 59 weiblich, ja, ich habe ein bisschen Statistik betrieben, an diese Personen zurückgeben, denn die Sendungen haben die Gäste gemacht. Durch ihre individuellen Beiträge, durch ihre Art, den Text zu lesen, was ja auch schon Interpretation ist, und auch durch ihre ganz persönlichen Sichtweisen, die durchaus widersprüchlich waren. Ja. Und was die, weil du gemeint hast, das sind so die Creme der Wiener Szene. Ja. Ich habe mir sogar ein paar aus Deutschland kommen lassen, manche sogar, tatsächlich. Ja. Es gab einige, die sind extra nach Wien gereist, was mich jedes Mal sehr gefreut hat. Sorry. Jedes einzelne Mal. Bei einigen war es dann auch verbunden mit einem Wien-Aufenthalt, der sowieso stattgefunden hätte, aber zumindest drei sind tatsächlich, um die Aufnahme machen zu können, nach Wien gekommen. Einmal bin ich, zweimal sogar extra nach Deutschland gereist. Bei der Auswahl habe ich mich bemüht, eine Durchmischung zu finden. Mhm. Es gibt Passagen im Text, da kann man nur Experten und Expertinnen nehmen. Also das Paradebeispiel ist dieser lange Abschnitt über das antike Griechentum, den er dem Empire, dem Klassizismus voranstellt. Das ist einfach so stark mit griechischen Zitaten, die großteils auch gar nicht übersetzt werden, gespickt, dass schon mal nur Leute in Frage gekommen sind, die im Altgriechischen sich ganz gut bewegen können. Mhm. Ja. Ansonsten habe ich, wie gesagt, versucht, eine Mischung zu finden. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Okay. Und ich habe mich auch immer bemüht, im Sinn Friedels eben die Experten und Expertinnen, so es solche waren, ein wenig von ihrem Fachgebiet wegzulocken und in den Dilettantismus zu verleiten. Manche sind mir da willig gefolgt, andere weniger. Ich hätte auch noch eine Frage an dich. Und zwar ist ja doch ein langer Zeitraum, wie du sagst, das ist ja 6,5 Jahre, hat dich jetzt der Friedel beschäftigt. Die eine Frage ist, was hat dich jetzt persönlich an dem Friedel-Projekt gereizt? Was war für dich die Herausforderung? Und das Zweite, weil es doch ein längerer Zeitraum ist, wie hat sich dein Verhältnis quasi zum Friedel, hat sich das verändert? Ja? Natürlich, es hat sich differenziert. Mhm. Ja, was es für mich bedeutet hat, ist eigentlich einfach zu sagen. Du bist damals mit dem Buch in der Hand bei mir im Schikaneder durch die offene Tür gelaufen. Ich habe das Buch mit Anfang 20 in die Hände bekommen. Friedel war mir ein Begriff, weil mein Vater ein Freund der lustigen Lesungen von Otto Schenk war und da hat er auch immer wieder Friedel-Texte drin gehabt. Und mir ist im frühen Jugendalter, noch bevor ich die Inhalte wirklich verstanden habe, einfach sein Humor aufgefallen. Mhm. Dieser teils böse Witz, der hat mir sehr gefallen. Bereits mit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 12, 13, irgend sowas. Und so war der Name einfach schon positiv besetzt und dann kam dieses Buch und zuerst war ich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht ganz so lustig ist wie die anderen Sachen. Aber das hat sich sehr schnell gelegt, weil er streut ja doch das eine oder andere Zuckerl in der Kulturgeschichte der Neuzeit. Die anderen beiden sind anders geschrieben. Die sind weit trockener und mehr an den Fakten. Mhm. Bei der Kulturgeschichte der Neuzeit ist er feuilletonistischer, sagen wir mal, in Form und Stil. Ja, während ich dieses Buch gelesen habe, ist mir eigentlich schon aufgefallen, dass mich dieses Buch jetzt beeinflusst, ohne dass ich sagen hätte können, in welcher Hinsicht und Weise. Und insofern war immer eigentlich der Wunsch, da es nochmal zu lesen. Nur wie so ist im Leben, es kam nie dazu. Es ist ja doch eine ganz schöne Schwarte. Und insofern, als du da diese Idee der Radiolesung auf den Tresen gelegt hast, im Schikaneder, habe ich mir gedacht, ja okay, das ist jetzt die Chance, weil anders wird das wahrscheinlich nie was werden. Auf eine Pension hoffe ich ja nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Und insofern machen wir ein Projekt daraus. Und das gewann dann auch sehr schnell diese Eigendynamik, weil wenn du damit mal angefangen hast, magst du ja jetzt das nicht unvollendet liegen lassen. Es wäre schaut und auch irgendwie, ja, ich mag das Scheitern, aber ich führe auch Dinge gerne zu Ende. Ja. Und ja, das war eigentlich die Hauptbewegung. Was hat sich verändert? Mir ist natürlich damals schon in der Vorbereitung, habe ich es ja nochmal im Schnellverfahren gelesen und habe festgestellt, es gibt doch viele Formulierungen, die man gar nicht unkommentiert stehen lassen kann, weil sie durch die veränderte Zeit auch ihre Bedeutung verändert haben. Man muss auch nicht alles gut finden beim Friedel. Mir sind auch so die dunklen Ecken in seinem Gedankengebäude waren mir vorher nicht bewusst. Also seine Vorliebe für Knut Hamsun zum Beispiel, der schon als ein Wegbereiter von im Faschismus verwendeten Gedankengut, sagen wir mal ganz, ganz vorsichtig, war. Ja, auch seine Haltungen zu Oswald Spengler oder auch zum guten Otto Weininger, der, ja, aufmerksame Hörerinnen wissen das bereits, beim selben Professor Jodl dissertiert hat. Friedel wie Weininger waren gelernte Philosophen. Sein doch ziemlich unhinterfragtes Anerkennen von Nationalität als charakterbildend und persönlichkeitsbildend, das sehen wir heute anders, zum Teil, glücklicherweise. Ich halte ja den Nationalstaat für eine, ja, wie soll ich sagen, für eine Verirrung des 19. Jahrhunderts, die wir jetzt noch immer ausbaden müssen. Und die Entwicklungen, die sich darüber hinweg erheben, sind auch nicht alle so sympathisch, muss ich dazu auch sagen. Ich sehe uns ja eigentlich an der Stufe zum virtuellen Staat. Ich glaube, das, was Google im Moment aufzieht, wird immer mehr ein virtueller Staat. Also er hat sich der irdischen Finanz- und vor allem Steuergesetzgebung bereits heute zu einem guten Teil entzogen. Jetzt kommt das EuGH-Urteil dazu, an sich eine gute Sache, dass man bei Google Einspruch erheben kann gegen Suchergebnisse. Google beurteilt dann, ob dieser Einspruch gerechtfertigt ist, erlangt dadurch so eine Art Gerichtsbarkeit eigentlich, weil wenn sie den Anspruch als gerechtfertigt anerkennen, dann löschen sie das tatsächlich aus ihren Suchen. Das haben sie jedenfalls so zugesagt. Das heißt, dass diese Inhalte dann zwar nicht aus dem Netz verschwunden sind, nein, das nicht, aber sie werden halt nicht mehr gefunden, was eine ähnliche Wirkung hat und doch auch eine sehr dunkle Seite dieser auf der Vorderseite durchaus strahlenden Medaille ist, dass man sich sozusagen dagegen wehren kann, wenn bei Google Rufmord betrieben wird. Gibt es jetzt auch die Möglichkeit natürlich, das zu missbrauchen mit Googles Gnaden. Möglicherweise werden sie da und dort vielleicht mal ein Auge zudrücken, aus welchen Gründen auch immer. Kann man sozusagen auch eine Inhalte nicht verschwinden lassen, aber unsichtbar werden lassen, die einem aus welchen Gründen auch immer nicht genehm sind. Das öffnet natürlich Zensur auch Tür und Tor. Schwieriges Thema. Virtueller Staat, also wie siehst du das dann im Zusammenhang jetzt quasi mit ursprünglichen Werten, so also wie Freiheit oder, du hast das jetzt ja angesprochen, der Schutz des Einzelnen, weil virtuell ist ja für mich dann irgendwie auch unangreifbar. Weil wenn du sagst, Google, also nimmt jetzt eine gewisse Justizposition ein, ist ja der Einzelne dem eigentlich mehr oder weniger ausgeliefert. Ja, ja. Das sehe ich so. Ja. Es hat kein Territorium, es lässt sich auch nicht vertreiben in diesem Sinn. Ja. Es ist auf der ganzen Welt präsent, alle brauchen es. Das ist eine Position, die erst in der letzten Zeit so richtig erkannt wird in ihrer vollen Machtfülle. Von Google nicht, die wissen das schon lang. Ja, ja. Aber so drumherum merkt man das erst, was eine Suchmaschine eigentlich bedeutet. Mit dem Ganzen, was sie so an Vorhofentwicklungen dazu leisten. Und da muss man sagen, also das ist ganz erstaunlich. Google ist jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit auch in der technischen Innovation ein ganz, ganz wichtiger Trendsetter. Und die irdische Gestaltung in juristischer Weise wie in politischer Weise japs dem eigentlich nur hinterher. Ja. Das sehe ich schon so. Ja. Mhm. Ich gebe das schon recht. Also ich habe vor kurzem, ich glaube, ich war in der Zeit, so Artikel, dass jetzt Europa mit Amerika ja auch schon so Austausch, Informationsaustausch betreibt. Also schon lange. Also schon lange, ja. Liefern zum Beispiel die Passagierlisten auch unserer EU-internen Flüge. Ja, ja. Wurden zumindest lange Zeit. Es hat dann irgendwie ein paar Höhe gegeben, aber ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Ehrlich gesagt, müsste ich jetzt selber googeln. Wurden in Amerika abgeliefert. Das haben die sich gewünscht und man hat es ihnen willfährig. Also ich kann mich dunkel erinnern, ich habe ja auch den Friedel vor Jahrzehnten gelesen und am Schluss ist es ja, ich kann mich dazu erinnern, da schreibt er nur über den Ersten Weltkrieg und am Schluss sieht er dann so ein Licht am Ende dieses Tunnels. Ne? Also durchaus noch mit Optimismus. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie du das gesagt hast, eben auch über Google, also diese schöpferische Leistung auch von dem Friedel hat sich heute halt transformiert auf eine andere Ebene. Also ich glaube auch, wie du sagst, dieser virtuelle Staat, also es geht stark also in diese Überwachungsgesellschaft rein, aber die Ziele, die Prämissen sind andere geworden. Ne? Also ich, aber wenn du sagst natürlich, der Friedel war auch nur ein Mensch und hat natürlich das aus seiner Zeit beurteilt und wir sehen heute, wie du sagst, einen Spengler oder einen Hamsun oder einen Otto Weininger natürlich aus der historischen Sicht viel kritischer. Aber ich glaube, es ist etwas seit damals verloren gegangen. Das ist meiner Ansicht nach ein humanitärer Aspekt oder ist vereinfacht gesagt, der Respekt vor dem Menschen. Ja? Also ich glaube, dass es ist schwierig, das abzuschätzen, aber so wie er es damals aufgebaut hat und du das ja auch erwähnt hast, die Priorität, die er damals so angesetzt hat, dass die Wirtschaft zwar die Basis ist, aber die Kunst eine Spitze bietet und heute sozusagen stimmen wir doch, wenn man die Kunst anschaut, muss sich die Kunst immer wieder die Frage stellen, wie sozusagen kann ich jetzt meine kommerzielle Bedeutung überhaupt noch rüberbringen? Es wird der Kunst quasi jetzt über Börsen oder einfach über Kunstmessen eben mit diesem merkantilen Aspekt vor allem verhandelt. Ne? Und Kunstsparten, jetzt denke ich mir jetzt so, was wir jetzt gesagt haben, wegen dem Urheberrecht, also jetzt zum Beispiel Autoren und so, haben es natürlich jetzt auch viel schwieriger, meiner Ansicht nach natürlich auch vom Überleben her, ne? Weil das in der heutigen Zeit, vielleicht hängt das auch mit dieser Amerikanisierung zusammen, da geht es halt darum, was setzt du um? Also heute mit deinem Job und auch wenn das jetzt ein Kunstjob ist und sozusagen, wie kannst du das am besten vermarkten? Ne? Also da hat sich seit damals einiges verändert, aber vielleicht romantisiere ich auch gewisse Sachen, weil es hat damals natürlich auch viele Künstler gegeben, die gehungert haben, die nicht davon leben konnten, ne? Zusammen wieder bei den Dilettanten gelandet, ne? Die das mit anderen, wie soll ich sagen, Überlebensstrategien geändert haben. Ja, für mich steht auch die Frage sozusagen, was glaubst du, hat jetzt wirklich der Friedel für heute, für uns, für eine Bedeutung noch? Du hast jetzt dich 6 Jahre mit ihm beschäftigt. Was glaubst du, ist für uns heute noch wichtig, wenn wir jetzt die Kulturgeschichte der Neuzeit uns anschauen, ja, was hat sich rübergerettet? Ja, abgesehen von einer Fülle sehr fruchtbarer Gedanken und sehr befruchtender Gedanken, zumindest empfinde ich das so und ich glaube auch sehr viele andere Leute unter meinen Gästen, jedenfalls weiß ich es, das ist das eine. Das zweite ist, dass Friedel sich völlig im Klaren auch darüber war, dass er ja mit seiner Kulturgeschichte der Neuzeit nicht zuletzt auch sich und seine eigene Gegenwart porträtiert. So wie ich oder wir jetzt in dieser Sendereihe ja auch sehr viel über unsere eigene Gegenwart verraten und erzählen, ob wir es wollen oder nicht. Er schreibt sogar irgendwo, dass das einfach so ist, dass wenn man im 20. Jahrhundert über die Römerzeit berichtet, man zwangsläufig fast mehr über die eigene Zeit damit erzählt als über das historische antike Rom. Dazu kommt, dass gerade Friedel eine Person war, in der sehr viele Widersprüche ihrer Zeit zusammengelaufen sind. Mhm. Er war ein zum protestantischen Christentum konvertierter Jude, der durchaus gegen alle Religionen, obwohl er sehr religiös geschrieben hat, zumindest, da bin ich ein bisschen vorsichtig, bin mir nicht so sicher, ob er wirklich so religiös war, wie er schrieb, aber da sind doch meine Gäste unterschiedlicher Auffassung gewesen. Er hat auf der einen Seite sehr modernistische Ideen eigentlich, versteht sich aber überhaupt nicht selber als Modernist. Also er passt da in kein Ladel. Er hat mit dem Faschismus, mit dem Aufkommenden überhaupt nichts am Hut gehabt. Also das war in keiner Weise seins. Auf der anderen Seite diese viele oder einige der Themen des Faschismus oder der Topoi, auf dem sich dann aufgehängt hat, also zum Beispiel dieser Glaube ans Genie, der Glaube an den Helden, der Glaube an so nationale Charaktere, die sich da recht einfach einordnen ließen, das war schon Teil auch seines Gedankengebäudes. Er war absolut ein Kind seiner Zeit, ein sehr waches Kind mit sehr viel Mut, gegen den Strom zu schwimmen und sich gegen den Strom auch zu äußern. Eins der großen Rätsel ist mir sein Frauenbild. Frauen kommen in der Kulturgeschichte der Neuzeit so gut wie gar nicht vor. Also er lässt sich sogar Gelegenheiten entgehen, sich über Frauen in seinem berühmten Humor ein bisschen lustig zu machen. Gibt es auch einige Figuren, aber das lässt er auch mehr oder weniger liegen. Wenn sie vorkommen, dort nur, wo es nötig ist und auch nicht unbedingt mit einem Wort mehr als nötig. Das steht für mich in einem gewissen Widerspruch zu seinem Leben, wo er ja durchaus sehr intensiven Umgang mit sehr starken Frauenfiguren gepflogen hat. Mhm. Also seine Lebensfreundin Lina Loos war eine hochgebildete, gescheite Person, die in den Salons auch durchaus eine gehörte Stimme war. Stichwort Salons, Bertha Zuckerkandl gehörte zu den wichtigsten Personen in seinem Umkreis. Naja, aber wie du selber sagst, er war ein Kind seiner Zeit. Und vielleicht hat er eine Tradition von Historikern fortgesetzt, die ja bis ins 20. Jahrhundert Frauen mehr oder weniger ausgespart haben aus der Geschichtsschreibung. Insofern hat er sich da in seiner Zeit geerdet, ne? Und er hat es halt dann den Frauen mehr oder weniger überlassen, die dann ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begonnen haben, da ihre Geschichte sozusagen überhaupt erst einmal niederzuschreiben oder zu erfassen, ne, und an uns weiterzugeben. Wie du es erwähnt hast, Lina Loos, Bertha Zuckerkandl, die mir wahrscheinlich auch sehr viele Anregungen gegeben haben, ne, aber das ist halt ja vielleicht eben auch menschliche Schwäche von ihm, oder ja, wir können uns nur erahnen, kann durchaus natürlich einen persönlichen Hintergrund haben, aber ja. In diesem Punkt war er halt nicht gesellschaftliche Avantgarde, auch wenn ich mir das natürlich gewünscht hätte. Ja, sicher, ja, aber insofern war auch nur ein Mensch. Ne? War auch nur ein Mensch, ja. Selbstverständlich, mit nicht zu wenigen Fehlern. Auch politisch ist Friedel für mich eigentlich schwer zu fassen. Da legt er sich aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, nicht fest. Auf der einen Seite schreibt er, naja, die ideale Staatsform wäre das, was in der Spieltheorie der wohlwollende Diktator ist. Auf der anderen Seite weiß er natürlich sehr genau und sagt das auch, dass es halt nichts gibt, was das Wohlwollen des Diktators festschreibt oder beziehungsweise dafür sorgt, dass tatsächlich die geeignete Figur in dieses Amt kommt und aus dem Amt auch wieder irgendwie herausbefördert wird. Wenn sie sich als doch nicht so geeignet oder nicht mehr so geeignet, Menschen ändern sich ja sehr stark mit ihren Ämtern. Oft, man denke an Wolfgang Schüssel. Dass es diese Mechanismen einfach nicht gibt und in keiner Form garantierbar. Also theoretisch wäre ihm wahrscheinlich eine aufgeklärte Monarchie am liebsten gewesen. De facto gibt es keine Alternativmodelle. Also ich wüsste keine Stelle bei ihm, wo er politisch eine Alternative gibt. Er ist kein großer Freund der Demokratie, auch darin ein Kind seiner Zeit und großer Zweifler auch an der Lebensfähigkeit Österreichs, was ja zu der Zeit weit verbreitet war nach dem Ersten Weltkrieg, verständlicherweise. Er war sehr deutsch orientiert, ja, auch in seiner historischen Sicht des Ersten Weltkriegs nimmt er da sehr stark den deutschen Standpunkt ein. Bekennt auch eigene Irrtümer ein, auch weil wir gerade 2014 und 100 Jahre 1914 feiern, auch Friedel gehörte kurzfristig zu denen, die den Krieg bejubelt haben. Wie eigentlich fast die gesamte geistige Elite dieses Landes damals. Gab ganz wenige Ausnahmen. Karl Kraus war eine. Ja, nee, ich glaube, das ist halt aus heutiger Sicht, also ich... Wir haben jetzt dieses 100-Jahr-Jubiläum und sozusagen, weil wir zuerst auch über den Primat der Wirtschaft und auch über Zusammenhang von Geld und Krieg gesprochen haben, jetzt werden ja immer wieder Parallelen gezogen, nicht nur wegen den 100 Jahren, sondern weil eben auch damals, glaube ich, 1914 große Umbrüche waren. Noch einmal zu dem, was du meinst, dass der Friedel sich da diesen Wunsch, also nach diesem wohlwollenden Diktator, er hat ja quasi die Geschichte auch so auch interpretiert, dass sie von den Genies und von herausragenden Persönlichkeiten immer beeinflusst werden. Ich glaube, es war so ein Wunschdenken von ihm, ein sehr naives. Es ist halt leider ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, du hast das jetzt zuerst mit Schüssel angesprochen, es gibt keinen, der durch eine Machtposition, wenn er die über einen längeren Zeitraum hat, verändert sich jeder und jeder wird korrumpiert. Das liegt vielleicht ja, an Eigenschaften von Macht. Also die Macht macht eben etwas mit jedem, auch mit dem, der am mächtigsten ist. Und ich glaube, dass der Friedel eine sehr naive politische Sicht hat, wenn du sagst, er war, das habe ich nicht so gewusst, dass er halt auch zu denen gehört hat, die diesen Krieg irgendwie am Anfang begrüßt haben. Nicht lang. Nicht lang, doch. Ja, aber halt doch. Ne? Und ich habe jetzt vor kurzem wieder so auch also sehr realistische Beschreibungen, die also zum Beispiel mit diesen ersten Giftgasversuchen im Krieg, also was mit den Soldaten da passiert ist. Ne? Und ich glaube, dass natürlich viele dieser Kriegsjubilierer sie überhaupt keine realen Vorstellungen gemacht haben, wie Krieg dann wirklich sich auswirkt. Ne? Und wie dieser Krieg sich auswirkt, nämlich völlig anders als alle bisher. Ja, ja, es war also eine Weiterentwicklung, aber Krieg hat ja also schon damals wirtschaftliche Ursachen gehabt. Ne? Und diese Parallele, wir haben jetzt dieser Tage eben die Unruhen im Nahen Osten, wir haben es in der Ukraine und weil du gesagt hast, also eigentlich ist Nationalismus ein Anachronismus, ne? Und auf der anderen Seite, also wir haben jetzt die Fußballweltmeisterschaft, ne? Und also ich nehme mich da auch nicht aus, ich schaue mir das auch teilweise mit großer Begeisterung an, obwohl ich auch mit dem Nationalstaat nichts anfangen kann. Aber so wie wir heute schon in dem Gespräch gesagt haben, wir sind quasi doch immer wieder Kinder mit einer langen Geschichte, ne? Und die ist auch in uns drinnen. Und auch wenn wir jetzt immer wieder aufgrund der Geschichte auch wissen, also das ist kein guter Weg. Ja? Das Problem ist halt immer wieder, Alternativen zu finden gegen diese sehr ausgefahrenen und einfachen Lösungen, die immer wieder dann ausgepackt werden. Ne? Also weil, ob das jetzt gemacht ist oder nicht, diese Dauerwirtschaftskrise, aber um einen Ausweg vielleicht aus dem Ganzen wieder zu finden, ich meine, sich das jetzt eher von der kapitalistischen Seite, ist natürlich ein Krieg eine gangbare Lösung. Ne? Da kann man schon wieder sozusagen dann wieder aus diesen scheinbaren, du hast das jetzt einmal gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, wir leben ja schon in einer großen Blackbox. Ne? Also, weil wer von uns weiß jetzt wirklich, wie es uns jetzt wirtschaftlich so geht. Ne? Also wir bekommen Zahlen serviert und Statistiken, aber die sind ja auch manipulierbar. Ne? Und ja. Also was ist so gut manipulierbar? Vielleicht der Wetterbericht noch, wie eine Statistik. Genau, ja. Und das ist sozusagen, weil es eben jetzt schon so unübersichtlich geworden ist, die Frage, ja, also was, das führt uns dann doch wieder zum Friedelzeug, der ja auch meint, ja, es gibt keine historische Wahrheit, ne? Es wird auch sehr viel erfunden, es gehört ja auch zum Menschsein dazu, ne? Das ist wahrscheinlich das Spannende heute, wie können wir uns da wieder rauslavieren? Ja, es gibt die Wahrheit, dass Andreas Hofer in diesem und diesem jenem Jahr geboren und in diesem und jenem Jahr gestorben ist. Ja. Aber die Einordnung, die Beurteilung, ist er ein Freiheitskämpfer, ist er ein Held oder ist er ein Terrorist, obliegt natürlich dem Betrachtungswinkel und das ist heute nicht anders. Ja. Und in dieser ganzen langen Menschheitsgeschichte gab es meines Wissens bislang noch keine Inklusionsgesellschaft. Also es hat immer über die Ausgrenzung funktioniert. Das Wir entsteht immer dadurch, dass es auch andere gibt, die diesem Wir nicht angehören. Ob wir das jemals überwinden können, ich weiß es nicht. Das ist eine letztlich natürlich philosophische Frage. Sagt man immer, wenn einem nichts Besseres dazu einfällt. Aber ich glaube, man sollte sie unbedingt als Utopie erhalten. Und daran forschen, was nur geht. Man muss nicht alles in der Realität ausprobieren, aber so im Gedankenexperiment ist das schon ein Punkt, um den wir uns vermehrt kümmern sollten. Ja, kann ich dir nicht zustimmen. Oder ob es zumindest möglich ist, sozusagen dieses Wir und die anderen auf eine Art und Weise zu definieren, dass es keinen Widerspruch bedeutet, dass es nicht unbedingt einen Konflikt bedeutet, noch besser gesagt. Aber ob das unserer menschlichen Natur gegeben ist, wir werden es vielleicht selber gar nicht mehr sehen, dieses Licht, von dem Friedel spricht. Das Licht. Aber vielleicht ist es die Utopie. Also ich gebe dir insofern recht, von unserer langen Geschichte, also uns gibt es ja mehr als 8 Millionen Jahre, ja, sind wir ja, glaube ich, wenn man das jetzt so grafisch darstellt, wahrscheinlich nur nicht einmal eine Minute in der Zivilisation. Und davor waren wir halt in überschaubaren Jäger-Sammlergruppen unterwegs. Und das Problem ist ganz einfach, diese lange Geschichte hat uns nie vorbereitet, eben auf solche künstliche Konstrukte wie einen Nationalstaat oder auf eine EU. Und daher denke ich, so wie es auch die Geschichte immer gezeigt hat, was weiß ich, wie es letztes Jahrhundert war, wie dann die Sowjetunion zerfallen ist und diese ehemaligen sozialistischen Staaten, denke ich, es wird immer so einen Wechsel geben zwischen diesen großen Gebilden und dann wieder Zeiten, wo das wieder auseinanderfällt. Die Hoffnung ist halt, dass das ist wahrscheinlich die Utopie, ohne kriegerische Auseinandersetzungen möglich ist. Das wäre dann so, wie der Friedel das gehofft hat. Es ist ja dann auch nicht so gekommen. Aber ich glaube, ohne diese Utopie, ohne diese Hoffnung gibt es auch kein Menschsein. Ja, auf der anderen Seite gibt es möglicherweise auch ohne Krieg und Konflikt kein Mensch sein. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, aber ich fürchte auch. Ich sehe das völlig klar. Bevölkerungsgruppen und Erdteile, globale Regionen, beginnen ihre Rechte einzufordern mit vollem Recht. Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich ein Ressourcenproblem hätten, weil sehr oft von Überbevölkerung und all dem die Rede ist. Ich glaube, dass wir in erster Linie nach wie vor ein Verteilungsproblem haben, aber im Kern auch nicht mehr in der Lage sind, jetzt zu sagen, na gut, wir heben jetzt alle auf der Welt auf unser Niveau, weil das wird wahrscheinlich ressourcentechnisch nicht ausgehen. Also ich denke schon, dass wir den Gürtel enger schnallen werden müssen, und ob wir das freiwillig tun oder ob wir durch die Macht des Faktischen dazu gezwungen werden, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, auf diesen Kochtopf den Deckel wirklich dauerhaft drauf zu halten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Interessant ist die Entwicklung jetzt, also der sogenannten Ersten Welt, geht ja, also da ist ja Japan der Vorreiter. Also Japan ist ja die Gesellschaft, die am stärksten gealtert ist. Und diese Entwicklung steht jetzt Europa und wahrscheinlich auch Amerika auch vor. Und vielleicht ist das sozusagen unter Anführungszeichen jetzt weltweit ein Paradigmenwechsel, dass also einerseits jetzt innerhalb Japans oder jetzt auch Europas so ein Verteilungskonflikt zwischen Alt und Jung abläuft, und möglicherweise ist das vielleicht auch das erste Anzeichen, dass diese Hochkultur zu Ende geht. Ja, aber das ist ein interner Konflikt. Also das lässt sich durch Generationenausgleich, ist das Stichwort, schon irgendwie hinkriegen. Ja. Aber wie wir den Kuchen, den wir uns selber gönnen, auch anderen zugutekommen lassen, das weiß ich nicht, das sehe ich im Moment nicht realistisch. Ja, da gibt es keine Intentionen dazu. Vielleicht sind wir auch schlau genug und begreifen irgendwann, dass es halt nur eine Welt ist und letztlich auch nur ein Universum. Ja. Ich habe gerade gedacht, weil ja doch immer die Matrix der Egon Friedell ist, und man kann es ja auch so ganz nüchtern sehen. Also der Friedell hat ja, was ja unser Menschsein auch ausmacht, dass er sich dann quasi für den Suizid entschieden hat, und das, auch wenn es gewagt ist, auch diese Möglichkeit hat die Menschheit. Keine Frage, wir leben in interessanten Zeiten, was ja bekanntlich ein chinesischer Fluch ist. Du mögest in interessanten Zeiten leben. In den 6,5 Jahren mit Friedell sind die Zeiten um einiges interessanter noch geworden, als sie zuvor waren. Ich fürchte, diese Entwicklung wird noch weiterhin anhalten. Ich hoffe, dass sie nicht so interessant werden, wie Friedell es erleben musste. Aber auch das kann ich nicht ausschließen. Ja, wir werden es beobachten. Allerdings glaube ich auch nicht, dass die Gesellschaft, weil du vorher gesagt hast, unsere Gesellschaft ist vielleicht weniger sozial als früher. Ich habe dann das jetzt zurückgenommen, dass das vielleicht sehr romantisch war. Dieses Verteilungsproblem hat es immer gegeben, vielleicht nie so stark wie heute. Also die Verteilungsstatistiken, die jetzt dieser Tage wieder herausgekommen sind, auch bei uns, ja, setzen einfach einen Trend fort. Ne? Es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, von einem französischen Wirtschaftswissenschaftler, der jetzt das belegt hat, auch jetzt dafür angefeindet wird, das Ziel des Kapitalismus sind diese Verteilungsverhältnisse, dass eben, was nicht, jetzt sagt man schon bald, ein Promille mehr hat als der Rest. Ne? Aber das Hauptproblem ist eben, dass dieses System für diese Minderheit so erfolgreich ist. Ne? Also das ist ja auch für mich das Erstaunliche, ich meine, ich erwarte jetzt nicht von Österreich die Revolution, aber sozusagen, das ist natürlich die große Gefahr, du hast gesagt, diese Geschichte zwischen alt und jung, die sie jetzt in vielen europäischen Staaten auch schon, siehe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien oder so, schon aufweist, und die natürlich über allalong zum Bürgerkrieg natürlich führen können, weil was haben junge Leute in Spanien heute wirklich für große Chancen. Aber das sozusagen unter Anführungszeichen Erstaunliche ist ja, dass sich dieses erfolgreiche Modell nach wie vor ja, in der ersten Welt hält. Ne? Also es gibt von der Politik her kaum Innovationen oder Anregungen, also dass man sagt, okay, da müssen wir vielleicht einmal wirklich Änderungen herbeiführen. Ich habe immer das Gefühl, dieser Machterhalt, der setzt sich erfolgreich fort und diese Umverteilung geht halt immer mehr zu diesen Promillen. Ne? Ich habe auch den Eindruck, dass es zu sehr auf die Erhaltung eines Status quo ausgerichtet ist, als auf eine Verbesserung der Gesamtlage. Damit sind wir am Ende der letzten Sendung dieser Sendereihe angelangt. Wer sich jetzt an mich bereits gewöhnt hat und nicht davon lassen will, findet eine Menge anderer Sendungen von mir unter Radio Dispositiv, ebenfalls auf Orange 94.0 und auf einigen anderen freien Radios mittlerweile übernommen. Ich werde die Sendung selbstverständlich verlinken. Ansonsten ist immer das no-na-net ein guter Ausgangspunkt für Recherchen, was mich betrifft. no-na.net, schon ein oder anderes Mal in dieser Sendereihe erwähnt. Kurt, ich danke dir für die Idee des Ganzen und für den zweiten Besuch heute. Ja, danke für die Einladung. Damit zu guter Letzt doch noch ein wenig gelesen wird, lassen wir nun Daniela Finzi mit dem Text, den ich in der letzten Sendung nicht mehr unterbringen konnte, die Reihe beschließen. Als letzter Gast dieser Sendereihe hast du sozusagen kein festgeschriebenes Ende. Brennt dir noch etwas auf der Zunge zu Friedel, Freud, der Zeit, uns und allem, was dazwischen lag? Ja, ich glaube, es ist schon mein Wunsch, nochmal einfach drauf hinzuweisen oder festzuhalten, wie sehr die Psychoanalyse vor allem im 20., aber auch im 21. Jahrhundert ebenso als eine Art große Erzählung dann doch das Menschenbild und uns alle, unsere Verhaltenscodes, unseren Alltag, unsere Art und Weise, über unsere Träume, über unsere Gefühle zu sprechen, ganz maßgeblich beeinflusst hat und Freud in den unterschiedlichsten Kontexten oder die Psychoanalyse immer wieder auftaucht in unterschiedlichsten auch wissenschaftlichen Kontexten. Und da man oft nicht umhinkommt, sich doch zu denken, dass da in der Berggasse 19 was ganz Maßgebliches seinen Anfang genommen hat. Die Psychoanalyse hat sich verbreitet über die ganze Welt und ein ganz wichtiges Land der Rezeption ist auf jeden Fall auch Frankreich, wo es eben durch, nicht zuletzt durch Jacques Lacan, eine strukturalistisch geprägte Weiterführung, Kritik, aber auch Weiterführung der Freudschen Einsichten gab. Und in dem Zusammenhang möchte ich auf einen ganz spannenden, nicht Psychoanalyse-Theoretiker, auf einen Philosophen und marxistischen Philosoph und Ideologiekritiker, nämlich Louis Althusser, hinweisen, der einen, wie ich finde, sehr schönen Text über Freud und Lacan geschrieben hat, 1964. Und aus diesem Text würde ich ganz gerne ein Zitat vorlesen, weil es uns drauf bringt oder nochmal darauf hinweist, wie sehr die Psychoanalyse mit dem, was uns alle ausmacht, eben zu tun hat. Und Althusser ist jemand, der sich auch immer wieder die Frage gestellt hat, wie wissenschaftlich die Psychoanalyse ist oder sein kann oder was die Psychoanalyse braucht, um eben als Wissenschaft fungieren und operieren zu können. Und zum anderen hat er immer wieder ganz maßgeblich auf den Untersuchungsgegenstand der Psychoanalyse hingewiesen, auf das Unbewusste eben und auf die Psychoanalyse als eine Wissenschaft des Unbewussten. Und es gibt in diesem Text einen kurzen Abschnitt über das Verdienst der Psychoanalyse, und das möchte ich jetzt kurz vorlesen. Louis Althusser, 1964. Die Psychoanalyse hat es bei ihren alleinigen Überlebenden mit einem anderen Kampf zu tun, dem einzigen Krieg ohne Erinnerung und ohne Denkmäler, den die Menschheit nie geführt zu haben vorgibt, den sie immer schon gewonnen glaubt, einfach deshalb, weil sie nichts anderes ist, als diesen Krieg überlebt zu haben, zu leben und sich zu erzeugen als Kultur in der menschlichen Kultur. Ein Krieg, der sich jeden Augenblick in jedem ihrer Sprösslinge abspielt, die vorwärts getrieben, beiseite gedrängt, zurückgestoßen, jeder für sich in Einsamkeit und gegen den Tod einen langen Gewaltmarsch auf sich zu nehmen haben, auf dem aus säugetierartigen Larven Menschenkinder, männliche oder weibliche Subjekte werden. Sie hörten Nachworte zur kommentierten Radiolesung von Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben Daniela Finzi, Kurt Rauball und der Gestalter der Sendereihe. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.